XXL Spezial. Spezial. 17.38 Uhr, seid immer noch live bei XXL Pitch Control mit der Live-Übertragung von der Cocoon Party Green and Blue aus dem Waldschwimmbad in Obertshausen. Und ich stehe jetzt hier gerade mit Steve. Steve Buck, hörst du mich? Ich höre dich, ja. Wir hatten gerade ein paar Probleme im Kopfhörer. Steve, du bist ja auch schon lange auf der Party jetzt hier, ne? Ich bin ja seit, um Gottes Willen, seit 11 oder so fast. Nee, stimmt gar nicht, 11:30. Das heißt, du musstest heute auch richtig früh aufstehen, gell? Ja, na, was heißt richtig früh? Also so zum normalen 9.30 Uhr Frühstück. Also willst du mir nicht erzählen, dass du da immer aufstehst, oder? In der Woche doch, manchmal. Da geht er wahrscheinlich erst ins Bett. Steve, wie war das für dich? Du hast drüben auf dem Hausflur gespielt, da hast du schon relativ früh angefangen, um 12. Ja. Bis um 5 Uhr gespielt. Wie war's? Ja, am Anfang natürlich ein bisschen Mürr, aber es hat Spaß gemacht. Und dann wurde es ein bisschen schleppend zwischendurch mal, obwohl die Tanzfläche wurde zwar voll, aber es war irgendwie so. Und dann ab 4 ging es dann richtig los und jetzt ist... Ja, jetzt macht's Spaß. Ja, jetzt wird's langsam, wird's richtig heiß hier. Und vor allem, es ist immer noch richtig tolles Wetter hier. Da haben wir richtig Glück gehabt, ne? Ja, wir gehen gleich schwimmen auch, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also ich spätestens nach der Live-Übertragung, denke ich mal. Steve, ansonsten von dir, produktionstechnisch hast du viele Remixes in letzter Zeit gemacht. Genau, ja, ich habe Pascal Feos gerade das letzte abgeschlossen. Morgen gebe ich den ab. Und was habe ich noch gemacht? Freaks auf Gigolo. Ja, der ist sehr geil geworden. Danke. Und ja, diverse andere Sachen. Und eine Mix-CD hast du, glaube ich, auch noch gemacht dieses Jahr. War das dieses Jahr? Ja, ich glaube auch. Gute Frage. Aber ich glaube, die war dieses Jahr, ja. Dazu gab es auch eine Tour, die dann im August irgendwann vorbei war. Ja, Anfang August. Und dann habe ich August auch mal einen Monat ausgesetzt. Und jetzt geht's wieder los. Ja, wir werden jetzt hier nochmal richtig Gas geben. Wie lange bleibst du noch? Mal sehen. Ich kann es noch nicht sagen. Bis zum mittleren Ende. Dein Rückflug sowieso erst morgen. Genau, eben. Ja. Und wer weiß, vielleicht enden wir später noch um U60, weil da findet ja noch die Afterhour statt. Ja, irgendwas muss man halt essen zwischendurch, aber sonst, ich weiß nicht. Wir werden schon was finden zum Essen. Genau. Ja, das war wieder ein kleiner Live-Report von der Cocoon Party Green and Blue in Waldschwimmbad in Obertshausen. Und um 6 gibt es die Nachrichten und dann hoffen wir, dass wir Richie Horton ans Mikrofon kriegen. Den habe ich da nicht gerade gesucht, nicht gefunden. Und Steve Buck ist Gott sei Dank eingeschaltet. Ja. Danke, Steve. Und wenn er nicht da ist, der kommt dann bitte jetzt vorbei hier, weil irgendwie sonst verpasst er was. Aber sofort. Okay. Bis gleich. Ciao. you do it. Did I not love you?